Zur Verurteilung der aggressiven gemeinsamen Militärübungen der USA und Südkoreas gegen die DVRK gaben am 7. März die Dänemark-DVRK-Freundschaftsgesellschaft und die Island-DVRK-Freundschafts- und Kulturgesellschaft jeweils eine Erklärung ab.